بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir machen heute weiter بإذن الله تعالى mit der Erläuterung des Werkes نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر des Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Wir haben das letzte Mal behandelt al-Hadith al-Mutawatir und was diese Tawatur bedeutet und welche Formen des Tawatur vorhanden sind. Und natürlich dann das Gegenteil davon, Al-Ahad, und welche Formen es gab, und zwar Al-Gharib und Al-Aziz und Al-Mashhur. Das waren die verschiedenen Formen. Und dann haben wir auch besprochen die Sorten, und zwar Al-Fardu al-Mutlaq und Al-Fardu al-Nisbi. Nun machen wir weiter. Und zwar sagte er, rahimahullah ta'ala, und ich werde erst einmal den arabischen Text vorlesen. وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ وَتَتَفَاوَتُ رُتْبَتُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَمِنْ ثَمَّ قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. Das heißt, die Ahad-Überlieferung, durch die Überlieferung eines Rechtschaffenen mit vollständiger Genauigkeit, mit fortlaufender Überlieferungskette, ohne einen versteckten Fehler, sowie ohne Abwegigkeit, dieses ist der eigenständige Sahih-Hadith, der sogenannte Sahih-Lidhatihi. Die Stufen dabei unterscheiden sich je nach den verschiedenen Eigenschaften. Daher wurde das Werk Sahih al-Bukhari bevorzugt, sodann Sahih Muslim, sodann gemäß ihrer Bedingungen. Sollte die Genauigkeit schwächer sein, dann handelt es sich um den eigenständigen Hasan Hadith, also Hasan Lidhatihi. Durch mehrere Überlieferungswege wird er verstärkt. Wenn sie zusammengefügt werden, dann wegen dem Zweifel am Überlieferer, sollte nur er es überliefern. Ansonsten durch die Betrachtung zweier Überlieferungswege. Das muss natürlich jetzt erläutert werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, den Nutzen daraus zu ziehen. Wir haben gesagt, es gibt zwei Formen der Ahadith. Ahadith, die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben die Definition der Sunnah durchgenommen. Was war sie? Die Sunnah bei Hadith-Wissenschaftlern. Wie definiert man sie? Wir haben gesagt, es sind alle Aussagen, Taten, Bestätigungen, Eigenschaften des Aussehens, Eigenschaften des Charakters und die Biografie. Das ist die Definition der Sunnah. Das heißt, entweder sind es Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder es sind seine Taten, oder es sind die Bestätigungen. Und bei Bestätigungen bedeutet das, es sind Aussagen von anderen, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder Taten anderer, wie zum Beispiel den Gefährten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekommen hat und bestätigt hat. Dann weiterhin sein Aussehen und sein Charakter und seine Biografie. Diese Überlieferungen und allgemein andere, denn wir haben ja gesagt, es gibt auch noch andere Ausdrücke, wie zum Beispiel Al-Athar oder Al-Khabar. Allgemein Überlieferungen, ob es die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, sind oder die Überlieferungen von Gefährten oder von Tabi'in. Alle Überlieferungen unterscheiden sich dadurch, dass sie entweder mehrfach überliefert werden von mehreren Personen oder sie werden nur einfach überliefert von einzelnen Personen. Und wir haben gesagt, die Mehrfachüberlieferung, At-Tawatur, ist jene Überlieferung, bei der es rational unmöglich ist, dass man sich einigt zu lügen. Das heißt, zwei Personen können sich einigen zu lügen, aber wenn es mehrere Personen sind, insbesondere wenn sie an verschiedenen Orten leben, insbesondere zur damaligen Zeit, in der die Telekommunikation nicht so war wie heutzutage, ist es rational unmöglich, dass diese Menschen, die an verschiedenen Orten ein und denselben Hadith überliefern, dass sie sich abgemacht haben, dass sie ausgemacht haben, diesen Hadith zu erfinden. Das gilt beim Tawatur und wir haben auch erwähnt, dass der Tawatur bei den Hadith-Wissenschaftlern nicht festgesetzt ist, also die Anzahl, ab wann reden wir von Tawatur. Einige sagen ab 4, die anderen sagen ab 12, ab 7, ab 200 und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Ansichten. Wichtig ist aber, mehr als 4 ist nicht mehr einfach überliefert. Und wir haben also gesagt, dass das Pendant dazu zum Mutawatir al-Ahad ist, also die einfach überlieferten Ahadith. Und dabei gibt es drei Formen, entweder al-Hadithul Gharib oder al-Aziz oder al-Mashhur. Al-Gharibu war, der von einem überliefert wird, al-Aziz war, der von zwei überliefert wird und al-Mashhur war, der von drei überliefert wird. Und wir reden dabei beim Ahad um eine Überlieferungskette. Diese Überlieferungskette besteht aus Generationen der Überlieferer, der Tradenten, die wir Tabaqat nennen, also Ebenen, die Ebene der Sahaba, die Ebene der Tabi'in, die Ebene der Tabi'in und so weiter und so fort. Und wir reden also von einem Hadith Ahad, von einem einfach überlieferten Hadith, selbst wenn in mehreren Generationen mehrfach überliefert wird, aber in einer Generation nur einfach, dann ist das ein Hadith Ahad. Das heißt, wenn ich mehrere Sahaba habe und mehrere Tabi'in habe, dann aber nur zwei Tabi'in, dann wieder mehrere danach folgende Generationen, dann ist das ein Hadith Ahad. Das heißt, die Bedingung für ein Hadith Mutawatir ist, dass diese Mehrfachüberlieferung auch fortlaufend ist im gesamten Isnad. Im gesamten Isnad. Der mehrfach überlieferte Hadith, Al-Hadith al-Mutawatir, muss nicht näher untersucht werden. Warum? Weil wir gesagt haben, es ist rational unmöglich, dass sie die Lüge ausgemacht haben. Das heißt, da brauchen wir überhaupt nicht gar, wir brauchen da gar nicht erst zu suchen, wer ist denn dieser Überlieferer, ist er denn vertrauenswürdig oder nicht. Da es eine Masse an Überlieferer ist, brauche ich dieses nicht mehr näher zu erforschen. Ich weiß, es ist unmöglich, dass sie sich ausgemacht haben, weißt du was, wir lügen jetzt mal. Wann muss ich prüfen, wenn es Ahad Überlieferungen sind? Wenn es einfach Überlieferte sind. Wenn in einer Überlieferungskette nur einer ist. Zum Beispiel in einer Ebene, meine ich. Ja. Wenn in einer Ebene der Überlieferungskette nur zwei sind. Da muss ich schauen, sind diese zwei, die قدم واحد, قدم الإمام القدام, sind diese zwei vertrauenswürdig oder sind sie nicht vertrauenswürdig? Haben sie die Voraussetzungen, dass sie diese Überlieferung auch authentisch weitervermitteln oder nicht? Dazu sagt Ibn Hajar al-Asqalani nun, die Ahad-Überlieferung. Und nun erwähnt er, rahimahullahu ta'ala, die Voraussetzungen für den authentischen Hadith, also für den Hadith Sahih. Er sagt, die Ahad-Überlieferung durch die Überlieferung eines Rechtschaffenen, das ist eins, auf Arabisch Adl, mit vollständiger Genauigkeit, das ist die zweite Voraussetzung, Ad-Dabt, die Genauigkeit, mit fortlaufender Überlieferungskette, das ist die dritte Voraussetzung, also Al-Ittisal, Ittisalus Sanad, dass der Sanad, also die Überlieferungskette, fortlaufend ist. Fortlaufend bedeutet, es gibt keine Unterbrechung, wie wir gleich sehen werden. Ohne einen versteckten Fehler. Versteckte Fehler heißen Ilal, Singular Illah, Plural Ilal. Und fünftens, sowie ohne Abwegigkeit. Abwegigkeit ist Ash-Shudhuz. Wenn diese fünf Bedingungen vorhanden sind in einer Überlieferungskette, dann reden wir von einem Hadith Sahih. Also ein Hadith Sahih ist jener Hadith, der diese fünf Bedingungen hat. Die schauen wir uns nun etwas näher an. Er sagte auch, dies ist der eigenständige Sahih Hadith, also Sahih Lidhati. Denn es gibt noch eine andere Sorte von Sahih Hadith, eben der nicht eigenständige, der nennt sich Sahih Lighayrihi. So. Das heißt, der Sahih Hadith ist ein Hadith, dessen Überlieferungskette ununterbrochen ist. Was heißt ununterbrochen? Wenn ich sagen würde, mein Urgroßvater sagte, das Wetter ist schön. So. Und wenn man jetzt meine Biografie durchliest, dann wird man sehen, dass ich geboren wurde 20 Jahre nach dem Tod meines Urgroßvaters. Habe ich meinen Urgroßvater je gesehen? Nie gesehen. Wenn ich aber sage, mein Urgroßvater sagte, das Wetter ist schön. Ist nun jetzt die Überlieferungskette vollständig? Ist sie ununterbrochen? Sie ist unterbrochen. Was fehlt hier? Zwischen mir und meinem Urgroßvater. Das sind mindestens eine Person. Also mindestens habe ich es von meinem Vater. Wenn nicht, die zweite Möglichkeit, dass ich es von meinem Vater habe, mein Vater von meinem Großvater, also dessen Vater, der wiederum von seinem Vater, also mein Urgroßvater. Also entweder fehlen hier in dieser Überlieferungskette eine Person oder es fehlen zwei Personen. Auf jeden Fall, selbst wenn nur eine Person fehlt in der Überlieferungskette, wenn die Lücke aus einer fehlenden Person besteht, dann reden wir von einem nicht fortlaufenden Isnad. Also Isnad غير متصل. Also منقطع. Also unterbrochen. Und das ist natürlich ein Grund für die Schwäche eines Hadith. Ein Hadith, der eine Lücke hat in der Überlieferungskette, ist ضعيف. Warum? Weil ich weiß nicht, wer ist denn nun diese Person, die hier fehlt. Ist er glaubwürdig? Ist er rechtschaffen, ist er wissend, wie wir gleich sehen werden. Es könnte so sein, es könnte auch nicht sein. Und in der Hadith-Wissenschaft sind die Gelehrten sehr streng. Beim Zweifel gehen sie also vom Worst Case aus. Das bedeutet, dann nehme ich diesen Hadith nicht. Könnte doch sein, dass er gut ist. Das weiß ich nicht. Ich nehme nur das, was bestätigt wird. Und deswegen, die Muslime, wenn sie über Al-Rasul alayhi salatu wassalam reden, reden Sie nicht einfach drauf los. Und die Muslime, wenn sie über den Koran reden, dann reden sie hier über den Koran mit einer Überlieferungskette. Und über die Hadith mit einer Überlieferungskette. Und wenn Zweifel bestehen, dann nehmen sie den Hadith nicht. Nur wenn sie sich sicher sind, dass dieser Hadith authentisch ist, dass wir wissen, wer dieser fehlende Mensch ist, dann erst kann ich urteilen, dass der Hadith authentisch ist, wenn eben der fehlende Überlieferer dann gefunden wurde und wenn er die Eigenschaften besitzt, die er besitzen muss. Das heißt, die Überlieferungskette, As-Sanadu oder auch Al-Isnadu. Al-Isnad ist das substantivierte Verb, das Überliefern. Asnada fulanin ila fulan bedeutet, er hat gesagt, dass der etwas gesagt hat. Deswegen nennt man das Isnad oder auch Sanad, das ist identisch. Also die Überlieferungskette muss vollständig sein. Wie erkenne ich, ob eine Überlieferungskette vollständig ist oder nicht? Erstens durch das Datum der, also Geburtsdaten der Überlieferer. Wo finde ich sowas? Hier kommen wir zu einem Teilgebiet der Hadith-Wissenschaft und dieses Teilgebiet nennt man Tarikh al-Rijal. Also die Geschichte der Personen. Und darum, hier geht es dabei, wann wurde er geboren, wo wurde er geboren, wo ist er gewandert und verreist, wen hat er getroffen, wer sind seine Lehrer, wer sind seine Schüler, was sind seine Werke, wie war sein Charakter und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Ilm al-Rijal sammelt dir sämtliche Daten oder Informationen über die Person. Die Person ist in zum Beispiel Mekka geboren im Jahre 500 nach der Hijra oder von mir aus 20 oder 100 nach der Hijra. Gestorben ist er 180 nach der Hijra. Er hat den getroffen und den getroffen. Und dann natürlich wird auch gesammelt, was über ihn gesagt wurde. So wird gesagt, Al-Imam al-Bukhari sagte über ihn dies und jenes. Al-Imam al-Tirmidhi sagte über ihn dies und jenes. Al-Imam Muslim sagte über ihn dies und jenes. Entweder natürlich Gutes oder Schlechtes. Entweder sagt man, zum Beispiel, das kann man dann lesen in diesen Büchern, man sagt, das ist ein gottesfürchtiger Mensch, es ist ein Gelehrter, es ist ein Enthaltsamer, es ist ein Mensch, der die Sunna verbreitet hat, oder es ist ein Lügner, es ist jemand, der unwissend ist und so weiter und so fort. Je nachdem und basierend auf diesen Informationen kommt natürlich dann das Urteil über die Person und das nennt man dann Al-Jarhu wa-Ta'dil. Al-Jarhu ist das Verletzen und Al-Ta'dil ist das Behandeln oder das Verbessern und das bedeutet, was verletzt man hier? Eben wenn man sagt, er ist ein Lügner oder er ist schwach oder er ist vergesslich oder dergleichen, dann weiß ich, okay, von dieser Person darf ich kein Hadith nehmen. Wenn, das wäre was? Das wäre Al-Jarhu, das Verletzen, weil du verletzt seine Glaubwürdigkeit dadurch. Natürlich nicht einfach drauf so, los, ja, sondern du hast deine Belege, natürlich die Aussagen der Gelehrten. Auf der anderen Seite hast du Al-Ta'dil, dass du sagst, er ist glaubwürdig, er ist intelligent, er kann viel auswendig, er macht fast keine Fehler und so weiter und so fort. Das heißt, das ist die erste Voraussetzung. Was war nun die erste Voraussetzung? Ittisalu as-Sanad. Das heißt, das Fortlaufen der Überlieferungskette. Das heißt, was darf nicht eintreten? Eine Lücke in der Überlieferungskette und das nennt sich? Gut, das ist dann die Auswirkung, aber die Lücke an sich? Inqita'. Inqita', das werden wir noch sehen, bidnillah. Denn es gibt verschiedene Kategorien der unauthentischen Ahadith, je nachdem, wo bitteschön die Lücke ist. Ist die Lücke am Anfang des Isnad, am Ende des Isnad, sind es zwei Lücken hintereinander, ist die Lücke in der Mitte und so weiter und so fort. Das wäre die erste Voraussetzung für einen Hadith sahih. Die zweite Voraussetzung ist, Al-Adala. Al-Adala ist die Rechtschaffenheit. Wann spricht man von einem Überlieferer, dass er Adl, also rechtschaffen ist? Und wenn er nicht Adl ist, darfst du von ihm nichts nehmen. Erste Voraussetzung ist, es ist ein Muslim. Es ist ein Muslim. Muslime nehmen Überlieferungen nur von Muslimen. Ja, wenn ein Nicht-Muslim daherkommt und sagt, es gibt den und jenen Hadith, dann werden die Muslime das nicht annehmen. Warum? Weil er gar kein Muslim ist. Das heißt, die erste Voraussetzung ist, ein Muslim zu sein. Und es gab schon in der Geschichte, in der islamischen Geschichte, Personen, die versucht haben, den Islam zu ändern. Indem sie was machen? Indem sie Ahadith erfinden. Und da kamen einige zu Gelehrten und sagen, wir haben hunderte Ahadith erfunden. Dann sagte der Gelehrte, keine Angst, wir werden sie einer nach dem anderen herausfinden. Warum? Weil es eine Hadith-Wissenschaft gibt. Sag, was du willst. Du bist bekannt, wer du bist. Und wenn du einen Namen erfindest, keine Angst, wenn er erfunden ist, werden wir ihn auch nicht nehmen. Entweder wir wissen, wer das ist, dieser Überlieferer, oder wir nehmen nicht diesen Hadith. Ja? Und das ist eben, die anderen Gelehrten sagen, wäre nicht der Isnad, also diese Wissenschaft, laul al-Isnad, dann würde jeder sagen, was er möchte. Dort kommt jemand daher und sagt, zum Beispiel, er verkauft Bananen, ja, und damit sein Handel läuft, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Bananen im Diesseits isst, wird Bananen im Jenseits essen. So, und dann denken sich die Menschen, mashallah, ja, ist ja eine gute Sache, ja, und dann, aber, und das werden wir noch sehen, das ist ein Hadith mawdu', also ein gelogener Hadith, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer absichtlich über mich lügt, der soll sich auf seinen Platz in der Hölle vorbereiten. Die Ulama haben also diese Wissenschaft vorangebracht. Warum? Weil es tatsächlich Menschen gab, die erfinden wollten. Und sie waren so sehr präzise, die Gelehrten, dass einmal ein Nicht-Muslim, ein Munafiq, ein Heuchler, in einer Sitzung war und er wollte versuchen, mal was zu ändern. Er wollte es nicht übertreiben, weil er wusste, wenn ich jetzt was ganz Neues erfinde, das klappt nicht. Aber fangen wir mal an, Hauptsache ich ändere den Wortlaut. Und zwar beim Koran war das, nicht beim Hadith, beim Koran. Aber das ist ja die gleiche Methode. Du musst das so sagen, wie es Allah gesagt hat. Wenn er dann eine Ayah liest, sagt er dann, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Eine Ayah und dann wieder, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Der Sheikh, der den Koran beibrachte, sagte ihm, bitte, wenn du Koran liest, mach das nicht. Ja, Koran ist Koran und wenn du Dhikr machen möchtest, bitteschön. Ja, okay, mach ich nicht. Und dann hat er das wieder gemacht. Hat ihn wieder ermahnt. Und dann hat er es wieder gemacht. Und dann hat er ihn rausgeschmissen. Dann sagte dieser Mensch, solch ein Volk, das so präzise umgeht bei Überlieferungen, ob es nun Koran ist oder die Sunna ist, ist ein Volk, das auf dem richtigen Weg ist. Und hat den Islam genommen. Ja? Subhanallah. Das heißt, so waren die Ulama. Genauso ein Beispiel. Es wird überliefert, dass Imam al-Bukhari einmal gereist ist, und zwar gereist, wir reden ja nicht hier 20 Kilometer gerade mal über die Brücke, ja. Die sind gereist, die haben eine Weltreise gemacht, ja. Die sind, stell dir vor, man ist im Irak, man muss da nach Neysabur, Usbekistan oder Bukhara, ja, irgendwo hin, oder von mir aus von dort geht man nach Irak, dann geht man nach Ägypten, dann geht man nach Mekka und Medina, um so viel Ahadith zu sammeln, wie man will. Man hat ja keine Facebook-Seite, die neuesten Ahadith. Ja, gab es ja damals nicht. Und deswegen haben sie auch vieles getan, nicht wie wir heute, möge Allah uns vergeben. Da sah er, wie ein Mensch, von dem er jetzt ein Hadith nehmen soll, so einen Korb hatte und er lockte sein Pferd, Esel, Kamel, Allahu a'lam, was das war. Komm. Ja? Und das Tier dachte natürlich, in diesem Korb ist Futter. Ja? Und dann hat er es einfach nur so gelockt. Al-Imam Bukhari hat das gesehen und sagte, wenn du ein Tier anlügst, dann kannst du auch mich anlügen. Und ist wieder zurück. Das heißt, entweder du sagst hier die Wahrheit und du bist ein wahrhaftiger Mensch, ob mit den Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen, das ist egal. Ein Muslim lügt nicht. Ein Muslim lügt nicht. Und deswegen haben sie sehr, sehr darüber also nachgedacht, ist dieser Mensch jemand, der vertrauenswürdig ist, der glaubwürdig ist, sodass ich diesen Hadith annehmen kann oder nicht. Also erstens Muslim. Zweitens die Reife. Hier unterscheiden die Hadith-Wissenschaftler zwischen zwei Angelegenheiten. Den Hadith aufzunehmen, ich meine jetzt nicht mit dem Kassettenrekorder, den Hadith also zu nehmen und auf der anderen Seite den Hadith zu überliefern, also zu geben. Den Hadith zu geben, also vorzutragen, den anderen beizubringen, da muss dieser Mensch reif sein. Das heißt, wenn er mit 4 Jahren oder 5 Jahren ein Hadith überliefern möchte, nehmen Sie es nicht an. Einige sagten, der Maßstab ist, dass man weiß, was der Unterschied zwischen einem Esel und einer Kuh ist. Ja, wenn man so reif ist, ja, also mit 2 Jahren kann man das vielleicht noch nicht nachvollziehen. Ja, aber wenn man so reif ist, ja, sagen wir mal 6, 7, und man merkt so langsam, aha, es gibt unterschiedliche Tiere, das deutet schon auf die Reife hin. Andere sagten, nein, mindestens 7, weil ab dann wird auch das Gebet ja Pflicht. Ja, andere sagten andere Angelegenheiten oder Aussagen. Das ist für was? Für das Überliefern, für das Weitergeben. Aber das Lernen ist schon früher erlaubt. Das heißt, wenn ein Kind schon mit 3 Jahren ein Hadith gelernt hat und dann mit 10 diesen Hadith weitergegeben hat, dann ist das bei einigen Hadith-Wissenschaftlern zulässig. Aber er war doch mit 3 Jahren noch nicht reif. Ja, da hat er auch nicht überliefert, da hat er nur gelernt. Andere sagen nein. Sowohl das Lernen als auch das Weiterleiten muss ab einem gewissen Alter sein. Wichtig ist für uns, die Reife ist eine Voraussetzung dafür, dass wir von der Rechtschaffenheit des Menschen beziehungsweise danach die Genauigkeit, also Dabit, reden. Und dann natürlich der Verstand. Ja, jemand, der keinen Verstand besitzt, weil er krank ist, von dem nimmt man nicht. Dann die Taqwa. At-Taqwa bedeutet was? Was oder was ist, das ist natürlich Gottesfurcht, aber was ist der Maßstab? Der Maßstab ist, dass man keine Sünden offenkundig begeht. Keine Sünden öffentlich begeht. Jeder Mensch sündigt. Ja? Aber erstens, nicht die großen Sünden. Man kann ja mal hinfallen und eine kleine Sünde machen. Aber die großen Sünden, Zina oder Al-Khamr, also Zina, Unzucht, oder Al-Khamr, Alkohol, oder Zinsen und so weiter und so weiter. Das sind große Sünden oder Zauberei und dergleichen. Das muss er vermeiden. Und zweitens, wie gesagt, die Sünden, die anderen Sünden auch nicht öffentlich machen. Wenn die Gelehrten gesehen haben, einer macht öffentlich eine Sünde, dann wird man von ihm nichts nehmen. Kein Hadith-Wissenschaftler, der natürlich diese Voraussetzungen einhält, wird dann von einem, der die großen Sünden öffentlich macht, einen Hadith nehmen. Und jemand, der die Sünden, großen Sünden öffentlich macht, nennt man wie? Fasiq. Das heißt, von einem Fasiq ist jeder Mensch, der die Sünde öffentlich macht. Ja, vor allen Leuten, dem ist das sowas von egal. Er ist zwar noch ein Muslim, wie wer Alkohol trinkt und bezeugt, dass es haram ist, aber er sagt, ja, weißt du was, ich habe so viele Probleme, habe nichts Besseres gefunden und so weiter und so fort. Und er trinkt dann Alkohol. Das ist natürlich haram. Er ist aber immer noch ein Muslim, aber er ist ein Fasiq. Ja? Und von diesem nimmt man keinen Hadith. Wenn er Allah nicht fürchtet, dann wird man auch nicht sicher sein, ob er eine Person anlügt oder nicht. Die 5. Voraussetzung ist, dass er Benehmen hat. Das heißt, die Ulama sagen, dass es keine sogenannten Khawarimul Muru'ah gibt. Was sind Khawarimul Muru'ah? Das bedeutet unanständige Sachen. Was ist unanständig? Es gibt viele Sachen. Und diese Angelegenheit, diese Unanständigkeit ändert sich von Generation zu Generation. Natürlich gibt es Sachen, die überall unanständig sind. Wir reden jetzt nicht von Sünden. Sünden ist klar, ändert sich nicht. Aber die Sitten oder die Anständigkeit, zum Beispiel war früher unanständig, wenn ein Mann ohne Kopfbedeckung rausgeht. Geht nicht, gehört sich nicht. Heutzutage ist das nicht so. Ja? Und daher hat man von so einem keinen Hadith genommen. Der hat kein Adab. Jemand, der auf der Straße ist, unanständig. Von dem nimmt man keinen Hadith und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn man, diese Sachen sind zwar jetzt nicht haram, aber es gehört sich nicht. So präzise waren die Hadith-Wissenschaftler. Also es ging nicht nur um Sünden, sondern wie bist du? Hast du Benehmen oder hast du kein Benehmen? Bist du anständig oder bist du nicht anständig? Du musst also Muslim sein, reif sein, bei Verstand sein, keine großen Sünden öffentlich machen. Und natürlich, inoffiziell kann es ja keiner beurteilen, ja. Und du musst Benehmen haben. Wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, dann nennt man diesen Menschen rechtschaffen. Natürlich, der Rest liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was er im stillen Kämmerlein macht, das können wir nicht beurteilen, ja. Aber, insbesondere früher, ja, da waren ja die Menschen, nicht so viele. Das heißt, man kannte sich, ja, das weiß man ja auch heute, sagt man, im Dorf kennt sich ja jeder. Das heißt, es wird schon schwierig sein, eine Sünde, besonders diese großen Sünden, heimlich zu begehen. Das ist also die zweite Voraussetzung. Was war die erste nochmal? Nein, ich meine von den fünf, damit wir von einem Hadith sahih reden. Nein, ihr redet jetzt von den Bedingungen, dass er rechtschaffen ist. Aber vor der Rechtschaffenheit haben wir was gesagt? Dass die Überlieferungskette fortlaufend ist, ununterbrochen ist. Die zweite Bedingung war rechtschaffen. Und dabei waren die Bedingungen was? Dass er Muslim ist, bei Verstand ist, dass er reif ist, dass er keine Sünden macht und dass er Benehmen hat. Kommen wir zur nächsten Voraussetzung und das ist die Genauigkeit. Al-Dabt. Hier unterscheiden die Gelehrten, die Hadith-Wissenschaftler, zwei Formen des Dabt. Entweder man lernt die Hadith auswendig oder man hat sie niedergeschrieben. Das sind die zwei Formen. Entweder du kennst sie Wort für Wort auswendig im Gedächtnis oder du kennst sie also du hast sie niedergeschrieben. Deswegen sagen sie Hifdhu Sadri und Hifdhu As-Satr, also die Zeile. Also entweder ist es auswendig gelernt oder es ist niedergeschrieben. In beiden Formen und Situationen muss die Genauigkeit gewährleistet sein. Was heißt Genauigkeit? Das heißt, der Wortlaut wird so überliefert, wie er auch aufgenommen wurde. Nicht, dass du sagst, innamal a'malu binniyat hast du aufgenommen. Und dann sagst du, al-a'malu binniyat. Wo ist das Wort innama? Es ist verschwunden. Du sollst es so wiedergeben, wie du es aufgenommen hast. Oder du sollst es so vorlesen, wie du es niedergeschrieben hast. Und das Vorlesen ist natürlich auch eine Kunst. Ja, weil die Fatha kann zur Kasra werden, die Kasra kann zur Dhamma werden. Ja, du kannst an-niyatu, an-niyata, an-niyati, das sollte man natürlich beachten dabei. Ja? Und natürlich umso mehr, wenn du ein ganzes Wort verschwinden lässt oder hinzufügst. Das ist natürlich ein Riesenproblem, das werden wir gleich sehen, dass die Hadith-Wissenschaftler, die jahrzehntelang sich damit beschäftigen, dann auch riechen, wenn da irgendwas faul ist. Aber da musst du natürlich Experte sein. Also da musst du ein Fachmann sein, das ist nach 20, 30, 40 Jahren Hadith-Wissenschaft, ja, du lebst tagtäglich mit den Ahadith, dann hast du einen Sinn ja, dafür, wenn da irgendwas faul ist, wie wir gleich sehen werden. Also die Genauigkeit hat natürlich auch Voraussetzungen, und zwar erstmal die Intelligenz. Also Genauigkeit bedarf einer Portion Intelligenz. Ja, weil wenn man auswendig lernt, muss man natürlich fähig sein dazu. Ja. Zweitens natürlich, dass man richtig auswendig lernt, um es auch wiederzugeben, ja, wenn es ums Auswendiglernen geht. Zweitens, dass man es richtig drittens, dass man es richtig niederschreibt, wenn man es vortragt. Und dann gibt es noch eine andere Form, und zwar die sinngemäße Überlieferung. Die ist natürlich nicht so sehr beliebt bei den Hadith-Wissenschaftlern. Und die Voraussetzung für die sinngemäße Überlieferung, also erstens, das muss man auch sagen, sinngemäße Vortragen des Korans ist Verbot. Ich meine nicht auf Deutsch oder Englisch, auf Arabisch. Du darfst im Arabisch nicht sagen, ich glaube, Allah sagt, und dann fängst du an. Entweder du hast die Ayah auswendig oder nicht. Sinngemäßes Vortragen der Ayat ist nicht erlaubt. Aber natürlich, im Deutschen kannst du ja nur sinngemäß übersetzen. Das ist wieder was anderes. Aber der arabische Wort, warum sind sie so präzise, so konsequent, damit nicht jemand daherkommt und was erfindet, was da überhaupt nicht steht. So, und das Gleiche ist jetzt zwar nicht so konsequent in der Sunna, aber wie gesagt, wer sinngemäß einen Hadith übertragen will, muss Wissen haben über den Hadith. Muss den Hadith verstehen. Er muss die Bedeutung des Hadith kennen, denn ansonsten kannst du ja irgendwas dazu dichten, was im Hadith überhaupt nicht steht. Also, Ad-Dabt war was? Die Genauigkeit. Diese Genauigkeit, entweder im Vortragen, im auswendigen Vortragen oder im Vorlesen, in beiden Fällen muss man genau vortragen. Dann der vierte Punkt, die vierte Bedingung, und zwar, dass er genannt? Und zwar, dass er nicht abwegig ist. Was ist bitte schön abwegig? Auf Arabisch Ash-Shudud. Und dieser Hadith nennt man dann Ash-Shadh, der Abwegige. Ash-Shudud ist die Abwegigkeit. Was ist das? Die Abwegigkeit wird definiert als Riwayatuth also مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. Das heißt, die Überlieferung eines Glaubwürdigen, und zwar die im Widerspruch steht zur Überlieferung eines Glaubwürdigeren. Klar? Also, wir haben einen Abdullah, Muslim, reif, Verstand, kann auswendig, super. Aber wir haben einen Abdurrahman, der ist stärker, der ist präziser, der ist genauer, der ist gelehrter. Abdullah sagt, geh nach rechts, Abdurrahman sagt, geh nach links. Beide sind Kandidaten für einen Sahih-Hadith. Beide. Beide hast nichts auszusetzen. Aber der eine ist genauer, der eine ist besser, der eine ist gelehrter als der andere. Der eine ist thiqa, also glaubwürdig. Der andere ist auch thiqa, also glaubwürdig. Aber wer ist glaubwürdiger? Der Abdurrahman in unserem Beispiel. So, was mache ich jetzt? Von wem nehme ich? Von dem Stärkeren, also von dem Abdurrahman in unserem Beispiel. Wenn man sie nicht vereinen kann. Wenn man sie natürlich nicht vereinen kann, genau. Also deswegen im Widerspruch. Wenn die Überlieferung, der eine sagt das, der andere sagt das Gegenteil. Und das nennt man Shudud. Der Hadith, der eben widerspricht, den nennt man Hadith Shadh, wie wir sehen werden. Ja? Also das ist eine Form natürlich des Hadith, der nicht authentisch ist. Das werden wir dann bi'idhnillahi ta'ala noch sehen. Also beim Hadith Sahih ist die nächste Voraussetzung, also die vierte, dass er nicht abwegig ist. Dass er nicht shadh ist. Was war nochmal shadh? Einer sagt was und dieser einer, ist der vertrauenswürdig oder nicht? Ist er rechtschaffen oder nicht? Er ist rechtschaffen, er ist Muslim, das ist tipptopp. Aber es gibt einen anderen, der rechtschaffener, glaubwürdiger, gelehrter ist, der das Gegenteil sagt, der was anderes sagt. Wie gesagt, geh nach rechts, geh nach links. Dann ist dieser Hadith ein Hadith sahih, dieser rechtschaffen, also der glaubwürdigere. Ja, das heißt, beim Hadith sahih darf es keinen anderen Hadith geben, der von glaubwürdigeren überliefert wird, der diesem Hadith widerspricht. Dann ist er sahih. Wenn das aber nicht ist, dann reden wir hier von einem Hadith shadh, abwegig. Al-Hadith al-Shadh werden wir noch einmal detaillierter besprechen. Aber wir reden jetzt nur um die Voraussetzungen für einen Hadith sahih.